Deutschlandfunk Kultur Klangkunst. Diese Stimme ist über 100 Jahre alt. Sie gehörte Sadok Ben Rashid aus Monastir in Tunesien. Aufgenommen wurde sie in dem sogenannten Halbmondlager in Wünsdorf bei Berlin. Hier waren Kriegsgefangene interniert, die aus Kolonialgebieten stammten. Das machte sie interessant für deutsche Linguisten und Musikwissenschaftler. Die Forscher ließen Gefangene in Phonographentrichter sprechen und singen, um die Sprachen und Musiktraditionen der Welt miteinander zu vergleichen. Sie sammelten die Aufnahmen im Lautarchiv der Berliner Humboldt-Universität. Die damaligen Gefangenen gerieten in Vergessenheit, aber ihre Stimmen sind noch da. Einer davon gehen wir gleich nach. Auf der Spur von Sadok B., so heißt die Ursendung hier und heute in der Klangkunst im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen. Die Klangkünstlerin Marie Guérin beschäftigt sich seit 2016 mit Material aus dem Berliner Lautarchiv. In einem ersten Hörstück ist sie dem Gesang eines Kriegsgefangenen aus ihrer bretonischen Heimat gefolgt. Même mort nous chantons, so heißt diese Arbeit, noch immer zu finden auf unserer Webseite hörspiel-und-feature.de, ausgezeichnet mit dem Prix Phonogia Nova 2018 in der Kategorie Archive de la Parole. Zum 100. Jahrestag des Weltkriegsendes komponierte Guérin 2018 eine Performance für das Institut Français in Deutschland. Gemeinsam mit der Historikerin und Radiomacherin Anne Kropotkin fuhr sie nach Wünsdorf. Dort trafen die beiden auf die heutigen Bewohner des Örtchens, darunter auch Geflüchtete. Denn, Ironie der Geschichte, am ehemaligen Standort des Halbmondlagers befindet sich heute eine Flüchtlingsunterkunft. Mehr über die historischen Aufnahmen im Lager und über die weitere Recherche zu seinen Insassen erfahren Sie am Ende dieser Sendung. Zunächst aber hören Sie als Ursendung Auf der Spur von Sadok B. von Marie Guérin in Zusammenarbeit mit Anne Kropotkin. Auf der Spur von Sadok B. Ich will mitmachen, um was geht's denn? Geiles Land! Aua! Es tut uns so weh! Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Voilà. Nous sommes à Wünsdorf-Waldstadt. Wir sind in Wünsdorf-Waldstadt. Zossen-Wünsdorf. Was ist das Ganze jetzt? Es ist für Luchton, Mikrofon, ja. Radio. Luchton. Ah, so. Ist live? Nur Radio? Wir suchen das Moskee. Wir suchen das Moskee während des Ersten Krieges. Es war ein Moskee hier. Ja. I don't know the Moschee. Ja. And the prisoner camp? Und das Lager? Ja. Prisoner camp? It was later. Nee, nicht later, früher. Was heißt denn früher? Before. It was long before. Then I'm not so old. It's in the first World War. What? Im Ersten Weltkrieg. Ich bin nicht so alt. Ich Auf der Spur von Zadok B. Erstes Kapitel. Zossen-Wünsdorf. Entschuldigung, wo ist das Moské? Moské? Ich kenne ja auch nicht, weil ich bin erst mal 1966 hier gekommen. Ich habe gewohnt in Polen und hier gekommen, von Polen hier. Ich Polak. Ja, ich dort wohnen und 1966 hier gekommen. Ja, warum? Warum? Nur weil ich Deutsch und dort gewohnt habe. Warum sind Sie da? Nur dort alles Deutsch war. Breslau, Katowice, alles Deutsch. Und jetzt ist Pol. Und da ich zurück. Ja, so alles dort, bis Russland, alles Deutsch. Ja. Ja. Und jetzt alles Polacki. Ja. Nur gut, denn. There was a lot of layers of memory, you know, yeah. In this place. It's yeah. Very strange. Yeah. It's very strange, yeah. Fühlst du das? You feel it? Vielleicht manchmal in der Nacht. In the night when you are sleeping or you got to hear some kind of wenn du schläfst, things. Dann if you, when you keep your ear down, hörst du ganz you tief. Listen to some things, you know. Manche Dinge. I don't know if it is. I don't know. Ich weiß I don't nicht, know if it is spirits or not. Das Geister sind. But sometimes something sleep, strange, you know. Strange. Aber etwas Seltsames. Yeah, so. What's your name? My name is Tony. Mein Name ist Ali. Thank you. Alibaba, Alibaba. Excuse me. Don't take my legs. Don't take my legs. Just take me up. Marie. Okay. Anne. Okay. Yeah, I'm listening. Wir machen ein Dokumentarstück. It's a long story. Okay. Because during the First World War, hier im Ersten Weltkrieg, there was a camp, a prisoner camp. Hier war ein Gefangenenlager. Wünsdorf Camp. Wünsdorf Camp. Yeah. In Wünsdorf. Okay, that's 100 years ago. 100 years ago. Yeah. Yeah. It's here, and you have a lot of photo. So. Es gab viele Fotos und from India, from Africa, von den Gefangenen and the mosque. Und von der Moschee. The mosque, yeah. Muslim mosque, yeah. This is the mosque. Do you believe in God? Glaubst du an Gott? Yeah, I believe in God. Of course, all of us believe in God. All of us. You don't believe? Do you believe in God? So you don't believe in God? You don't? No. You don't believe in God? No. Why don't you believe in God? Why? God exists. Why don't you believe in God? Why? So you have to better to believe in God from now. Ja, von jetzt an musst du an Gott glauben. RFE. Sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai. Daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. A shirinmu na yau ina tare ne da Malam Suleiman Bazazakiya, kamar yadda ake kiransa, marubucin waƙoƙin Bakani kuma alƙali a lokacin da ake kan. Ça c'est le mosque que vous disiez, c'est ça? C'est ça? Des mosquées. Voilà, c'est ça? Oui, c'est la mosquée. Anglais, on September 5th, 1914, a special order was issued to set up a war prisoner camp intended primarily for Muslim prisoners. Am 5. September 1914 wurde ein Spezialbefehl erlassen, um ein Lager für Kriegsgefangene zu errichten. Hauptsächlich für muslimische Gefangene, Tataren, Marokkaner, Turkmen, Sudanesen, Indier und Einheimische aus Australien, Frankreich, Belgien, Russland, England und Schottland. Bei den Kriegsgefangenen, donc c'est les soldats là, tu vois, tous ces prisonniers. Da wo ihr jetzt wohnt. Tu vois, tu te rends compte que l'endroit où vous habitez actuellement. Das war das Gefangenenlager. Bien, c'était le camp et la mosquée était au milieu, donc je pense que c'est à peu près l'entrée de. L'entrée du camp, tu vois. Tout autour, tu avais les baraquements. Et finalement, l'endroit où tu habites, ça ressemble un petit peu au camp de l'époque. Ce sont des réfugiés ici. Das sind Flüchtlinge. C'était les soldats. Ce sont des prisonniers. Das waren Soldaten. Es gab hier viele Lager. Ouais, ils étaient faits prisonniers durant les combats. Oh, oui. Les Allemands les capturaient. Et les emmenaient dans des camps. Il y avait beaucoup de camps en Allemagne. Oh oui. Et celui-là où on est, il y avait essentiellement, tu vois, Hier waren vor allem Soldaten aus Australien. Des soldats qui venaient d'Australie, mais aussi d'Afrique, d'Inde. Morocco. Voilà. Oh, c'est très intéressant. Mais tu vois, et donc on enregistrait leur chant, on enregistrait leurs paroles, ce qui est complètement incroyable qu'on ait des traces sonores de ça. Mais ja, und wir haben ihre Lieder aufgenommen, und wir haben ihre Gesänge aufgenommen, die Lieder. Ihre Worte, und es gibt davon noch Spuren. Personalbogen. Lautliche Aufnahme, Nummer Kriegsgefangenenlager Wünsdorf bei Berlin. Datum 2.3.1918. Zeitangabe 12.30 Uhr. Durchmesser der Platte 27 cm. Wann geboren oder ungefähres Alter? Wo geboren? Heimat? Welche größere Stadt liegt in der Nähe des Geburtsortes? Departement, Gouvernement, Grafschaft? Wo gelebt in den ersten 6 Jahren? Wo gelebt vom 7. bis 20. Lebensjahr? Was für Schulbildung? Wo die Schule besucht? Wo gelebt vom 20. Lebensjahr? Aus welchem Ort und Kreis angeben stammt der Vater? Welche Sprache als Muttersprache? Welche Sprachen spricht er außerdem? Etwas Französisch. Kann er lesen, kann er schreiben und welche Sprachen? Spielt er ein im Lager vorhandenes Instrument aus der Heimat? Singt oder spielt er moderne europäische Musikweisen? Religion, Beruf? Vorgeschlagen von erstens gezeichnet Professor Grimme, zweitens gezeichnet Wilhelm Dögen. PK 255. Sadok Ben Rashid. Aus Monastir. Tunesien. Aufgenommen im Lager Zossen-Wünsdorf am 30. Mai 1916. Aber man weiß nicht viel von ihrem Leben danach. Mais par contre, on connaît très peu leur vie après. Ja. Si ce n'est ceux peut-être qui sont morts ici, dont il y a les tombes là, on va aller. Gräber sind hier. Ou si près, on peut aller ensemble. Ah, aussi, oui? J'ai besoin de voir là. Oui, c'est très important. Bien sûr. C'est très important. Mais tu es bienvenu. Bien sûr. Wir können zusammen dahin gehen. Das ist sehr wichtig. Klar, komm, gerne. So we can go together, no problem. Sie nimmt mich auf und du sagst nichts. She record me and you just don't say anything, no problem, okay? Are you afraid? Du bist kein Krimineller, wovor hast du Angst? What do I know? Are you a criminal? You are not a criminal, so why are you fear? God? Don't fear anything, okay? Du hast Redefreiheit. You have freedom of speech. You have freedom of occur right. Yeah. You have freedom of speech. You know, you can talk. It's free. This is public radio. Public radio, Uganda. You remember? Yeah, you know, but here we are. They don't listen. They don't listen like that. How they reason? They don't listen. You and I, we are here when they will come and then pick people, you know, go. So all those things. Die Welt ist so alles so gespannt. Das macht mich verrückt. Crazy, no, forget. I know. That's what I told them. I told them that. So it's not mean anything. That wir können gehen. Wir können gehen. Wir können gehen. Can go. Can go. Can go. Can go. Guck mal, da sind die Wächter. Will this one where we are white? That's good. Why are you scared? Du meinst, ich kann mich nicht frei bewegen. So you mean I don't have freedom of movement or what? I don't have freedom of speech. I can express myself. I have freedom to express myself, you understand? Oui, yeah. J'ai le droit pour parler. Oui. Parce que je ne suis pas en prison. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que pourquoi tu parles. Oui. Personne ne peut pas me fermer ma bouche pour parler. J'ai le droit. Oui. Fondamentalement, j'ai le droit pour parler. Ich habe das Recht zu reden. Das ist die Wahrheit. Ah, c'est la vérité. Oh, moi, je ne suis pas peur. Si je vais parler, je vais parler. Je parle avec tout le monde, que ce soit, je vais parler. Parce que je vais dire la vérité. Ich kann mich ausdrücken. Doch, ich habe das Recht. Ich habe das Recht, mich auszudrücken. Ich habe das Recht zu reden. Ich habe das Recht zu reden. Grundsätzlich habe ich das Recht zu reden. Ich bin nicht im Gefängnis. Ich bin nicht im Gefängnis. Wenn ich rede, keiner kann nicht nur die anderen reden. Sie reden. Ich kann auch reden. Grundsätzlich habe ich das Recht zu reden. Keiner kann dir sagen, warum du hier reden musst und nicht reden musst. Ich habe das Recht, das Grundrecht zu reden. Ich bin nicht Angst. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich bin nicht Angst. Das ist egal, ich sage die Wahrheit, ich rede weiter. Wenn ich reden will, ich habe keine Angst. Wenn ich reden will, dann rede ich. Das ist egal. Ich will die Wahrheit mit sagen. Jedem. Wenn ich reden will, ich bin nicht Angst. Ich sag die Wahrheit. PK 747-7 und 747-8 Josef Franzius aus Basse-Terre in Guadeloupe, Frankreich. Aufgenommen im Lager Münster 1 am 21. März 1917. Kamerad, wenn ihr hört, dass man zur Melodie eures Landes singt. Seid nicht überrascht, denn ich bin schon um die ganze Welt gereist und ich habe dort gesungen, wo ich hingekommen bin, auf die zur Melodie meines Landes. Mit meiner schönen Stimme hatte ich sehr viel Einfluss auf alle. Das ist sehr schön, wenn man singen kann. Und wenn man schön reden kann. Das Leben ist für mich bis heute immer einfach gewesen. No, Nigeria. Nigeria. Two of us were from Nigeria. Where are you people from? France. France, Paris. Als wir die Franzosen in Afrika gesehen haben, haben wir gesagt: Ce sont les Français. Nous, quand on a vu les Français en Afrique, on dit: Vous êtes les Français ou bien? Seid ihr Franzosen? C'est la question. C'est la question des Africains. C'est la question des Africains. Vous êtes les Français ou bien vous êtes des Anglo, des Angleterre? Ah oui, soit les colons anglais, soit les colons français. Französisch oder englische Kolonie. Allez. Ça, c'est ma langue. Aboki, c'est ma langue. Ma langue, ça veut dire friend. Mon frère. Das ist meine Sprache. Aboki. In meiner Sprache heißt das Freund. PK 356-3 und PK 356-4. Joseph Morel aus Saint-Jean-sur-Rézouze, Frankreich. Aufgenommen im Lager Chemnitz am 21. Juni 1916. This is where we are. Hier sind wir also. Eren Friedhof. Serendorf. Yes, of course. Why not? The dead people, they wake up. We will raise them up. They came with us. C'est-à-dire? Il dit que les gens qui sont morts là, on va les enlever, ils vont venir avec nous. Er sagt, dass die Leute, die hier gestorben sind, die kommen mit uns. Il est très, comment il s'appelle en français, fier, peur, il est très peur. Sehr angst. Oui, des fantômes, moi je ne sais pas faire de fantômes. Warning, ghost. Ghost warning. Here. Yes, ghost warning, ghost house. On y va? So this is the cemetery, eh? C'est ici, eh? Yes, ah, das ist der Friedhof, ja? Du hast Angst. Anglais ici. Des tombes. Da reden sie von den Gräbern. French War Memorial, no longer in existence. probably dismantled in 1928. Today, this is the site of the still bearing the names of the war dead photo. Das ist verrückt. Dingue, attends deux secondes, parce qu'en fait, il y a eu un mémorial hier français. War ein französisches Kriegsdenkmal. Après la guerre. Après la guerre. Et il a été démantelé en 1928. Es wurde 1928 abgebaut. French tombstone, no longer in existence. Formerly wooden cross. The dead were exhumed in 1928 photo. Donc, attends, mais ça veut dire qu'il y a bien eu des morts ici? No longer. Warte, das heißt, es hat hier wirklich Tote gegeben. No longer in existence in the background. Okay. Die Geister sind nicht mehr da. Why don't you make it peaceful? Oh. Oh my God. Die Liste. La liste. Oui. Wow. Mercantile Marine, 15 January 1918. That's Nascar Muhammad bin Ahmed. Mercantile Marine, 15 January 1918. Baskan. Mohamed Ali, 129th DCO, Balochis, 21st February 1916. Mohamed Ali. See? Das ist Militär hier? Ici, ce sont les militaires. Ici, ce sont les tombes des. Ici, il n'y a que des soldats, en fait, qui avaient été faits prisonniers dans le camp où tu es en ce moment. Ah. Das sind hier Soldaten, Kriegsgefangene. In dem Lager, ja, wo du jetzt bist. Okay, now let me build this one. Now let me build this one so for World War. Started from World War I and II. Now let me build this. People sacrificed their life. Sie haben ihr Leben geopfert. We give their life for people. Sie haben ihr Leben gegeben für die Leute. Captain, Soldiers, Marine Soldiers, you understand? Many of them, they are aus Afrika. From, I think, not Africa, Indians. Indian. Muhammad Ali. I see one. I mean, I hear about this story of that Muhammad Ali is there. Die Geschichte von Muhammad Ali, die ist da. It's not the boxer. No, I don't think it's the boxer. The boxer never. But not be here. They will carry on the corner. Maybe him. This one is not that Muhammad Ali. Ich glaube, das ist nicht that der one Boxer. Is Indian Amateur. It's India, Muhammad Ali. Many of them. India. Guy, Indian military go far. During India. World War, Indian military. Eh? God. There are many of this from you see from that size there, to reach end in there. From there is all is Arab. Here, from this size to here is India. Hindus. Hier auf der Seite Araber, auf der anderen Seite India. India, Indias. But what concerns Germany and the Arab? What concerns them? Was teilt Deutschland mit den Arabern? Germany and Arab. Yeah. You know the time they fight World War. You know. Look that mosque there. They have mosque here. Arab half leg here yeah. before. Even started from the first century. Ja, sie haben zusammen im Ersten Weltkrieg gekämpft. Siehst du die Moschee? Hier war eine Moschee. Hier waren die Araber. So wie eine internationale Koalition, verstehst du? Arab half leg for here. You understand? It just be like international coalition, something like that. For army, military, all this thing, you understand? Even they bring our people there here to come and fight war that time. Sie haben unsere Leute yes. hergeholt? It's Arab, that's their leaders, it's Arab that time. Yeah. The people in the military, here, the leader. You understand, we have high rank. That is what you see here. This ones have marine soldiers, came, or lieutenant, colonel, they came to brigadier, general, all these kind of ones. They came to fight for Germany. Die sind hier hingekommen, um what? Für Deutschland zu kämpfen. During World War, yeah. They no carry people come from Africa, come fight war that time. Yeah. You know, no? Yeah. They pack many people as slavery. We, our grand-grandfather, they take us. Sie haben Sklaven genommen, unser Ur-Ur-Großvater. Take us from Africa, come France fight, that yeah. time. Go when fight. I still there for that, I still remember the news, you understand, the information, the history about this World War II, okay, upon, how it take end. Upon now, they see us here, they will be doing us here. You know. Und jetzt sehen sie uns, wie wir hier stehen. It's not good. Vorher no? haben wir für sie gekämpft und jetzt It's wollen sie good. Uns nicht. They started it before, but now they don't want us. Man, shit. Which song you want more to sing now? Which song you want to sing? Quelle chanson on va? Welches Lied sollen wir jetzt singen? Your choice. Deine Wahl. Anyone. Is it for the memorial? Zur Erinnerung. Okay. Let's try this. Let him sing now. Is it stone? Me have let him sing now. Okay, sing. Lord, you reigning. Lord, you reigning. No, wait. Lord, you reigning. Forever, you are the same. I got my toro game, mama. Mama, you know, when I say mama, then you pick. Mama, okay. Forever you're the same. I got my toro game, mama. Mama, Jonyan Jemono. Mama, okay. Maintenant, okay. Vous pouvez chanter maintenant. Jetzt könnt ihr singen. Oui, il y a un François qui est décédé quand j'étais en Belgique. Da ist ein Franzose, der ist gestorben, als ich in Belgien war. Génialité? Oui. Oh, j'aime son musique. J'étais en Belgique. J'aime sa musique. Oui, j'étais en Belgique quand il est décédé. Que je t'aime. Oui. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ich bin doch Schauspieler, oder? Je suis quand même comédien. Allez, on arrête, on va manger, on va manger. Allez, salut, à tout à l'heure. Allô. Stop. Widmung. or Tunisia? You say Tunisia or Morocco? Tunisia or Morocco? No. Casablanca? Rabat, you see, maybe the right capital, Rabat. Check. No. Because it's all the same. No, the little one there, the one I saw here somewhere, Nigeria, when I Nigeria, when I see just now, is very small. See, Nigeria here is small. Thank you, Nigeria here is small. We are not drinking. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. A crazy day. Crazy day. Crazy day. The day I believe in God. Ali, à Tony. Für Ali und Anthony, rencontrés sur les lieux de l'ancien camp militaire de Zossen-Wünsdorf, ex-RDA, die wir auf dem Gelände des ehemaligen Militärlagers Zossen-Wünsdorf in der ehemaligen DDR trafen. Ici, les couches de mémoire sont hier überlagern sich die Schichten der Erinnerung. 1871 richten sich die Truppen des Deutschen Reiches hier ein. Während des Ersten Weltkrieges werden hier Kriegsgefangene aus Indien, Afrika und Russland festgehalten. 1935 wird der Ort zum Sitz des Oberkommandos der Wehrmacht. Aus Bunkern heraus wird hier der Zweite Weltkrieg geführt. Nach der Potsdamer Konferenz leben hier zeitweilig 75.000 sowjetische Soldaten. Heute liegt zwischen den Ruinen der sowjetischen Siedlung ein Lager für Geflüchtete. Vielfältige Spuren sind hier zu finden. Manche hören Stimmen, wie einen dissonanten Chor. Sichtbar überlagern sich hier die Geschichten. Sie sind wahrnehmbar, fühlbar. Ali, Toni und wir haben uns gegenseitig durch diese mehrspurigen Erinnerungen geführt. Die beiden haben dieser Erzählung ihre Ordnung und ihr Maß gegeben. Sehr wichtig, hat Ali gesagt. Dann haben wir den alten Soldatenfriedhof gesucht, das Gedächtnis und seine Monumente, versteckt im Militärgebiet. Später hat sich die Zeit ausgedehnt. Wir haben an diesem Tag eine große Reise nach Wünsdorf unternommen. Vorbei an Nigeria, Libyen, Tunesien, der Bretagne und an Martinique. Die Reise dauerte 100 Jahre. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Auf der Spur von Sadok B. Sie hörten als Ursendung Auf der Spur von Sadok B. von Marie Guérin in Zusammenarbeit mit Anne Kropotkin. Sprecherin Jana Klein. Eine Autorenproduktion aus dem Jahr 2019. Für dieses Hörstück waren Marie Guérin und Anne Kropotkin in Wünsdorf unterwegs, am Standort des sogenannten Halbmondlagers. Hier waren im Ersten Weltkrieg Gefangene aus den Kolonialgebieten interniert. Viele ihrer Stimmen sind im Berliner Lautarchiv erhalten. Die Kulturwissenschaftlerin Britta Lange von der Humboldt-Universität zu Berlin erklärt, wie es dazu kam. Also Ende 1915 wurde eine sogenannte königlich-preußische phonographische Kommission vom preußischen Kultusministerium eingesetzt, wahrscheinlich auf Antrag und Vorschlag von beteiligten Sprachwissenschaftlern und Wissenschaftlern selber, die vorhatten, die Gesänge und die Sprachen möglichst vieler verschiedener Kriegsgefangener systematisch auf Lautplatten aufzunehmen, und zwar im Ton aufzunehmen und in Schrift zu dokumentieren. Und das Besondere an dieser historischen Situation, was die Wissenschaftler sahen, war eben, dass durch die Kriegssituation unglaublich viele verschiedene Gruppen in den Lagern waren. Also Gruppen unterschiedlicher nationaler, regionaler, ethnischer Herkunft, aber auch unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeit und natürlich unterschiedlicher Sprachzugehörigkeit. Und das produzierte eben die Idee, dass man jetzt mit sehr wenig Aufwand so eine Art Weltarchiv von Stimmen und Sprachen im Ton herstellen könnte. Gründer dieses Archivs war der Sprachwissenschaftler Wilhelm Dögen. Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, wie die Aufnahmen durchgeführt wurden. Wilhelm Dögen schildert es so, dass es immer einen Vorbereitungsaufenthalt in den Kriegsgefangenenlagern gab, nachdem die Kommandanten mitgeteilt hatten, welche Gefangenen sich dort befanden, also welche Sprachen vertreten waren. Dann rückte also der Teil der Kommission an, der sich mit diesen Sprachen befasste und machte sozusagen Vorgespräche, nehmen wir an, bei denen geguckt wurde, welche Kriegsgefangenen sind in der Lage, gut zu rezitieren, also welche können haben ausreichend Mut und eine laut genug Stimme, sodass man sie auch eben grammophonisch aufnehmen könnte. Es wurde versucht, möglichst viele Texte schriftlich festzuhalten, denn das war das Prinzip, was sich die Kommission gegeben hatte, aus der Erfahrung heraus, dass man Grammophonaufnahmen in fremden Sprachen nur schwer im Nachhinein ganz genau abhören und transkribieren konnte, wenn man nichts anderes hatte als den Ton. Das heißt, die Kommission kehrte eben genauso wie das Phonogrammarchiv in Wien das schon praktizierte, das Verfahren um und schrieb erst Texte auf, die dann in den Grammophontrichter rezitiert oder gelesen wurden, beziehungsweise wer nicht lesen konnte, dem wurde auch leise vorgeflüstert, was er zu sagen hatte. Und dann war sozusagen die Situation so vorbereitet, dass der Techniker eben das Grammophon aufbaute, was ja eine riesige Apparatur damals war. Und dass sowohl Dögen als auch die beteiligten Fachwissenschaftler bei den Aufnahmen dabei waren, die Gefangenen heranholten, die warteten wahrscheinlich auch alle im selben Raum. Und von den Protokollen, die für jede Aufnahme gemacht wurden, wissen wir, dass zum Teil alle 5 Minuten eine solche Aufnahme gemacht wurde. Sie dauerten ja höchstens 3,5 bis 4 Minuten, weil die Schellackplatten eben nicht mehr aufnehmen konnten zu der Zeit. Aufgenommen wurde auch der tunesische Kriegsgefangene Sadok oder Sadak Ben Rashid. Über seine genaue Identität geben die historischen Quellen nur wenig Auskunft. Ich selber weiß eigentlich nur das, was in den Protokollen steht, nach denen eben gesagt wird, er sei aus Monastir, er sei von Beruf auch Volksdichter gewesen, wo man sich natürlich sofort fragen kann, was ist eigentlich das arabische Wort, was er hierfür möglicherweise verwendet hat, denn das Wort Volksdichter hört sich doch sehr nach einem deutschen Kontext an, der natürlich immer von den Wissenschaftlern auf die Sprecher auch projiziert wurde. Ich nehme an, dass er im Rahmen der Rekrutierungsinitiativen der französischen Armee eingezogen wurde, rekrutiert wurde für den Kampf in der französischen Armee, aber auf den europäischen Schlachtfeldern. Ungewöhnlich an der Aufnahme von Sadok Ben Rashid ist, dass er darin selbst seine Geschichte erzählt. Er spricht von Ramadan im Jahr 14, wo wir wissen, dass es im Juli endete, um den Kriegsanfang zu situieren. Er spricht davon, dass er eben an die Front kam in Europa. Er berichtet, dass er verwundet wurde in Belgien in der Schlacht gegen die Deutschen und dass man ihn deswegen auch gefangen genommen hat, weil er eben verwundet war, dass ihm die Ärzte bös zugesetzt hätten, so sagt die deutsche Übersetzung, die 1928 veröffentlicht wurde, von einem seiner Lieder, und dass er dann eben in ein deutsches Lager kam, und damit ist eben das Lager in Wünsdorf gemeint. Und sein Lied endet eben sehr berührend damit, dass er sagt, nun sitze ich verlassen hier, oh Gott, hilf mir. Ja, also es ist wirklich ein Klagelied, das er ausbringt, was eben nicht, wie das offensichtlich auch viele deutsche Musikwissenschaftler dachten, was eben nicht ein Lied ist, was immer gleich ist, das, was eben in Deutschland so ein bisschen als Volkslied gilt, sondern was diese Eigenschaft hat, zwar eine einigermaßen feste Form oder Melodie zu haben, was aber den Text wechselt, je nach Situation, in der sich der Sänger befindet. Und hier gibt es eben diese Koinzidenz, dass Sadok Berashit über seine Situation singt, also das bekannt gibt, vermutlich nicht wissend, wohin dieser Gesang geht auf der Schellackplatte. 100 Jahre nach Kriegsende geht dieser Gesang in die Ohren von Marie Guérin und Anne Kropotkin. Die beiden begeben sich auf die Spur von Sadok Berashit, zunächst in Wünsdorf, das Ergebnis haben wir eben gehört. Doch ihre Suche geht weiter mit einer Reise nach Tunesien. Anne Kropotkin erzählt. Lors de notre traversée Marseille-Tunis en juillet 2018, quand nous rapatrions l'archive de Sadok en Tunisie, im Juni 2018 bringen wir Sadoks Aufnahmen zurück in seine Heimat. Bei unserer Überfahrt von Marseille nach Tunis lauschen die Passagiere Sadoks Gesang. Es sind größtenteils Franco-Tunesier, die während der Ferien zurück in ihre Dörfer fahren. Sie singen die Melodien im Chor und erzählen ihre eigenen Geschichten dazu. Im April 2019 reisen wir noch einmal nach Tunesien, um die Nachfahren von Sadok Berashit zu finden, von dem wir nicht einmal den vollständigen Namen kennen. Erstmals begeben wir uns in seine Geburtsstadt Monastir. Bei einer Chorprobe begegnen wir Hassin Hadj Youssef, Radiomacher und Sammler von traditioneller Musik aus Tunesien. Eine Freundin von uns hat den Kontakt vermittelt. Sie kennt seinen Sohn, den Komponisten und Violinisten Yasser Hadj Youssef. Es stellt sich heraus, dass Sadok der Großvater von Hassin Hadj Youssef war, also der Urgroßvater von Yasser Hadj Youssef. Sadok sang, seine Tochter sang, sein Enkel sammelt musikalische Aufnahmen und sein Urenkel ist ein großer Geiger. Wenige Tage später treffen wir Sadoks Familie, darunter seinen über 90-jährigen Sohn Abdel Wahab. Wir übergeben ihnen die Aufnahmen ihres Vorfahren. Tief bewegt hören wir gemeinsam Sadoks Stimme. Wir erfahren, dass er nach dem Krieg nach Tunesien zurückkehrte. Er nahm seinen Beruf als Landwirt wieder auf und lebte bis 1935. Soweit Anne Kropotkin. Gemeinsam mit Marie Guérin ist sie den Spuren von Sadok Berashit gefolgt. Derzeit verarbeiten die beiden Künstlerinnen ihre Recherche zu einem Musiktheaterstück und zu einer weiteren Radiokomposition.